Das sind Gedichte aus den letzten Wochen. In Portugal gab es eine Veranstaltung, bei der auf einem Transparent zu lesen war: Portugal und Spanien, der gleiche Faschismus, der gleiche Kampf. Rettet Portugal! Hört ihr Völker der Welt, die kampferprobten, geübten Vorkämpfer der Freiheit legen die Hände als Trichter an den mediengewohnten Mund und rufen euch zu: Rettet die Demokratie in Portugal vor der kommunistischen Diktatur. Seht sie euch an, die Warner. Allen voran den reisigen Henry Kissinger, längst bekannt von Vietnam her, für das er den Friedensnobelpreis erhielt, und von Zypern und Griechenland her, für die er noch keinen Preis hat. Aber man müsste ihn nur auf dem Marktplatz in Nikosia dem Volk zeigen: Seht, Kissinger ist unter euch. Das wäre ein Volksfest, das man lang nicht vergessen würde. Und auch Spinola selbst und die PIDE-Geheimpolizisten, die in Brasilien oder in Spanien bei Franco Unterschlupf fanden, wollen die Demokratie in Portugal retten. Und alle, die treu bewährten, die wie Kissinger schon in Chile die Freiheit Pinochets verteidigten gegen Allende, die wollen heute oder morgen auch Portugal mit starker Hand wieder die Freiheit bringen. Es muss ja die Freiheit sein, denn Soares versteht sich gut mit ihnen. Die Freiheit, die er meint, war die Freiheit der von oben bestellten Redakteure seiner Zeitung, Dokumente zu drucken und als echt zu bezeichnen, die Le Monde und Guardian als plumpe Fälschung entlarvten, doch die ihrem Beitrag leisten zur Entstabilisierung der Revolution im heutigen Portugal. Glaubt Mario Soares, denn er ist ein Sozialist, wie Henry Kissinger ein Friedensnobelpreisträger ist. Am 27. September, als die 5 Männer in Spanien hingerichtet wurden, entstand dieses Gedicht. Spanien, 27. September 1975. Es muss eine alte Sanduhr sein, eine verstopfte, denn der Sand muss nass gewesen sein von Blut, dass er lange nicht rinnen konnte. Und die Sanduhr muss lang gestreckt sein, wie die langen Schatten von Salvador Dalís Figuren von Spinnenmenschen, gezeichnet zum Don Quixote. Und irgendwann hat das Glas einen Sprung bekommen, und der Sand wird trocken und fängt wieder an zu verrinnen. Und der Tod, der die Sanduhr hält, erkennt, seine Zeit geht zu Ende und will sich wehren und will noch töten, noch töten. Er gießt wieder Blut in den Sand, Blut aus keiner Arena, von keinem erstochenen Stier, Blut von 5 Menschen. Aber das Blut schwemmt den Sand nur noch rascher hinunter. Madrid, Barcelona und Burgos, ganz Spanien wird eine Blutuhr. Und General Franco wird sterben. Der Spanische Bürgerkrieg, das lernten wir in der Schule, hat 1936 begonnen mit Francos Staatsstreich und hat 3 Jahre später geendet mit Francos Sieg. Was wir nicht in der Schule lernten, war, dass sich Franco nur dank der bewaffneten Hilfe Hitlers und Mussolinis durchsetzen konnte und auch dank Englands Gentleman's Agreement mit den Faschisten. Und was wir jetzt aus jeder blutigen Nachricht aus Spanien dazulernen, ist, dass der Bürgerkrieg Francos gegen das spanische Volk und gegen die Basken nicht 1939 zu Ende war, sondern erst endet, wenn nicht nur General Franco, sondern sein ganzer Faschismus und alle seine Helfer in Spanien und Portugal vernichtet sind. Und das letzte kurze Gedicht hat wieder ein Motto, eine studentische Wandinschrift aus der Bundesrepublik. Vorgestern Griechenland, gestern Portugal, heute Spanien, morgen wo? Eines Tages. In Griechenland stehen jetzt die vor Gericht, die zur Zeit des gestürzten Regimes verantwortlich waren für den blutigen Einsatz der Exekutive gegen linke Studenten, die man Straftäter nannte. Für die Toten und für die verwundeten Studenten wird in Athen jetzt Rechenschaft verlangt von denen, die gestern noch Polizei- und Regierungschefs waren und die sich ausgaben als Hüter der Ruhe und Ordnung. Eines Tages wird das auch in Spanien geschehen und eines schönen Tages vielleicht auch bei uns.